Wir sind uns in der Bayerischen Staatsregierung einig, dass das eine Riesenherausforderung ist für die Kommunen, die die Menschen unterbringen müssen, dass dabei aber auch natürlich ein gewaltiger Missbrauch stattfindet. Kriminelle Schleuserbanden, die das deutsche Asylrecht missbrauchen für ihre Geschäfte auf dem Rücken von armen Menschen. Deshalb, wer nicht asylberechtigt ist, muss sehr schnell in seine Heimat zurückkehren und die anderen müssen möglichst gut integriert werden. Und der Bund und die Europäische Union müssen jetzt noch intensiver ihre Hausaufgaben machen.